Ich stand am Ufer der Goldwa und wartete auf die Fähre vom anderen Ufer. Zu gewöhnlicher Zeit stellte die Goldwa ein mittleres Flüsschen vor, schweigsam und nachdenklich, das sanft aus dem dichten Schilf hervorglänzte. Jetzt aber breitete sich ein ganzer See vor mir aus. Die stark angeschwollenen Frühlingsfluten waren über beide Ufer getreten und hatten den Strand auf beiden Seiten weit überschwemmt, Gemüsegärten, Heuschläge und Sümpfe mit hineingezogen, so dass es keine Seltenheit war, auf der Wasseroberfläche einsam ragende Pappeln und Büsche anzutreffen, die in der Dunkelheit rauen Felsen glichen. Das Wetter schien mir wundervoll. Es war dunkel, doch ich sah gleichwohl Bäume und Wasser und Menschen. Sterne, die den ganzen Himmel dicht übersäten, erleuchteten die Welt. Ich kann mich nicht erinnern, zu einer anderen Zeit je so viele Sterne gesehen zu haben. Es war buchstäblich nirgends ein Platz, um den Finger hineinzustoßen. Darunter waren Sterne von der Größe eines Gänseeis und so kleine wie Hanfkörner. Zur festtäglichen Parade waren sie alle bis auf den letzten auf den Himmel hinausgetreten, vom kleinsten bis zum größten, gewaschen, erneuert, freudig, und alle sandten sie sanfte Strahlen aus. Der Himmel spiegelte sich im Wasser wider, die Sterne badeten sich in der dunklen Tiefe und bebten zusammen mit den Wogen. Die Luft war warm und ruhig. Fern am anderen Ufer glühten zerstreut mehrere leuchtend rote Feuer. Zwei Schritte von mir entfernt schimmerte dunkel die Silhouette eines Bauern mit einem hohen Hut und einem dicken, knorrigen Stock. »Wie lange man doch auf die Fähre warten muss«, bemerkte ich. »Ja, sie ist schon längst fällig«, erwiderte die Silhouette. »Wartest du auch darauf?« »Nein, ich bin hier nur so«, gähnte der Bauer. »Warte auf die Illumination. Ich würde schon fahren, aber die Wahrheit zu gestehen, ich habe keinen Fünfer für die Fähre.« »Ich gebe dir einen Fünfer.« »Nein, ich danke ergebenst, weil du lieber für diesen Fünfer im Kloster eine Kerze für mich. Das wird interessanter sein und ich kann auch hier bleiben.« »Sag mir doch, gütigst, wo bleibt die Fähre, als wäre sie im Wasser versunken?« Der Bauer ging nahe ans Wasser heran, ergriff mit der Hand das Seil und schrie, »Jeronim! Jeronim!« Gleichsam als Antwort auf seinen Ruf drang vom anderen Ufer der langgezogene Klang einer großen Glocke. Der Klang war tief und niedrig, wie von der allerdicksten Seite einer großen Bassgeige. Das Dunkel selber schien mit heiserer, rauer Stimme zu singen. Gleich darauf erfolgte ein Kanonenschuss. Der Bauer nahm seinen Hut ab und bekreuzigte sich. »Christ ist erstanden«, sagte er. Die Wogen vom ersten Glockenschlag waren noch nicht verebbt, als bereits ein zweiter ertönte und darauf ein dritter. Und die Dunkelheit füllte sich mit einem ununterbrochenen Summen von Gebeten. Neben den roten Feuern entbrannten neue Feuer und alle zusammen gerieten in Bewegung und blinzelten unruhig. Die Feuer und die Samtstimme der Glocke lockten mich hinüber. Ich begann schon die Geduld zu verlieren und mich aufzuregen. Doch als ich mit den Augen in die dunkle Ferne eindrang, erblickte ich endlich die Silhouette eines Gegenstandes, der sehr einem Galgen glich. Das war die sehnlich erwartete Fähre. Sie bewegte sich mit einer solchen Langsamkeit, dass man, wäre nicht das allmähliche Hervortreten ihrer Konturen gewesen, hätte denken können, sie stehe unbeweglich an der gleichen Stelle oder gehe zum anderen Ufer. »Schneller, Jeronim«, rief mein Bauer, »ein Herr wartet!« Die Fähre kroch ans Ufer heran, schwankte und blieb knarrend stehen. Darauf stand sich am Seil haltend ein hochgewachsener Mann in einer Mönchskutte und mit einer kegelförmigen Mütze. »Warum ist es so lange gegangen?« fragte ich, indem ich auf die Fähre sprang. »Verzeihen Sie, um Christi willen«, erwiderte leise Jeronim, »ist niemand mehr da?« »Niemand.« Jeronim fasste mit beiden Händen das Seil, krümmte sich zu einem Fragezeichen zusammen und räusperte sich. Die Fähre knarrte und geriet ins Schwanken. Die Silhouette des Bauern im hohen Hut begann allmählich zu entschwinden. Die Fähre hatte sich also in Bewegung gesetzt. Jeronim richtete sich bald gerade auf und begann mit einer Hand zu arbeiten. Wir schwiegen und schauten auf das Ufer, dem wir uns näherten. Dort hatte die Illumination, auf die der Bauer wartete, bereits begonnen. Dicht am Wasser flammten als Riesenfeuer Teertonnen auf. Ihre Spiegelbilder, purpurn gleich dem aufgehenden Mond, glitten in breiten Streifen uns entgegen. Die brennenden Tonnen beleuchteten ihren eigenen Rauch und bewirkten die langen Schatten der Menschen, die neben dem Feuer auftauchten. Doch weiter seitwärts und hinter ihnen, woher das samtene Geläute drang, herrschte die gleiche undurchdringliche schwarze Finsternis. Plötzlich schwang sich das Dunkel durchschneidend eine Rakete als goldenes Band zum Himmel hinauf. Sie umschrieb einen Bogen und zersprühte, als sei sie am Himmel zerschellt, krachend in Funken. Vom Ufer ließ sich ein Getöse vernehmen, das einem entfernten Hurra glich. »Wie schön«, sagte ich. »Ja, es ist nicht zu sagen, wie schön«, meinte Jeronim. Er holte tief Atem. »Diese Nacht bringt es auch mit sich her. Zu einer anderen Zeit beachtet man die Raketen nicht einmal, aber heute freut man sich über jegliche Kurzweil. Und woher kommen Sie her?« Ich sagte, woher ich war. »So, so. Ein Freudentag ist heute«, fuhr Jeronim mit schwacher, atemloser Tenorstimme fort, wie sie genesenden Kranken eigen ist. »Himmel und Erde und Unterwelt freuen sich, jegliche Kreatur freut sich. Aber sagen Sie mir, guter Herr, warum kann auch bei einer großen Freude der Mensch seinen Kummer nicht vergessen?« »Welchen Kummer haben Sie denn, Väterchen?« »Gewöhnlichen, wie ihn alle Menschen haben, euer Wohlgeboren, guter Herr. Doch am heutigen Tage hat großes Leid unser Kloster betroffen. Gerade beim Mittagsgottesdienst, während die Bibelstellen verlesen wurden, starb der Hierodiakonus Nicolai.« »Nun, das ist Gottes Wille«, sagte ich, den Mönchston nachahmend. »Wir alle müssen sterben. Meiner Ansicht nach müssen Sie sich sogar freuen. Man sagt, wer vor Ostern oder zu Ostern stirbt, der geht ganz bestimmt ins Himmelreich ein.« »Ja, das ist richtig.« Wir verstummten. Die Silhouette des Bauern mit dem hohen Hut verschmolz mit den Umrissen des Ufers. Die Teertonnen loderten immer stärker und stärker. Auch die Heilige Schrift weist auf die Nichtigkeit des Schmerzes hin. Und auch die Überlegung, unterbrach Jeronim das Schweigen. Doch warum leidet die Seele Schmerz und will auf den Verstand nicht hören? Warum will man bitterlich weinen? Jeronim zuckte die Achseln, wandte sich mir zu und begann schnell zu reden. Wäre ich gestorben oder jemand anders, so hätte man das vielleicht nicht einmal bemerkt, aber Nicolai ist ja gestorben, niemand anders, sondern Nicolai. Es ist so schwer zu glauben, dass er nicht mehr auf der Welt sein soll. Ich stehe da auf der Fähre und immer dünkt es mich, dass er sogleich vom Ufer aus seine Stimme erschallen lassen wird. Ja, damit es mir auf der Fähre nicht unheimlich scheine, kam er stets zum Ufer und rief mich an. Absichtlich erhob er sich deshalb in der Nacht vom Bett. Eine gute Seele hatte er. Mein Gott, wie gut und barmherzig war sie. So mancher Mensch hat nicht an seiner Mutter, was ich an Nikolai hatte. Erlöse Gott seine Seele. Johann griff nach dem Seil, doch sogleich wandte er sich mir wieder zu. Euer Wohlgeboren, und was für einen hellen Verstand er hatte, sagte er mit singender Stimme, was für eine wohlklingende und süße Sprache. Gerade so war sie, wie man sogleich im Morgengottesdienst singen wird. O deine freundliche, o deine so süße Stimme. Außer allen übrigen menschlichen Tugenden besaß er noch eine ungewöhnliche Gabe. Was für eine Gabe, fragte ich. Der Mönch betrachtete mich und nachdem er sich gleichsam überzeugt hatte, dass man mir Geheimnisse anvertrauen konnte, lachte er fröhlich auf. Er besaß die Gabe, Kirchengesänge zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria, Christi und der Heiligen zu schreiben, sagte er. Man konnte darüber nur staunen. Sie werden überrascht sein, wenn ich es Ihnen erzähle. Unser Klostervorsteher stammt aus Moskau, der Vater Vikar die Akademie in Kasan beendet. Wir haben im Kloster auch gescheite Priester, Mönche und Mönche, doch nicht einer findet sich unter ihnen, der solche Gesänge schreiben könnte wie Nikolai, ein gewöhnlicher Mönch, ein Hierodiakonus, der nirgends studiert hatte, es konnte. Es war ein Wunder. Ein wirkliches Wunder. Johann schlug die Hände zusammen und das Seil gänzlich vergessend fuhr er hingerissen fort. Der Vater Vikar hat Mühe, seine Predigten zu verfassen. Als er die Geschichte des Klosters schrieb, hat er die ganze Brüderschaft gequält und ist wohl an die 10 Mal zur Stadt gefahren, während Nikolai Kirchengesänge schrieb. Kirchengesänge! Das ist nicht nur eine Predigt oder Kirchengeschichte. Ja, ist es denn schwer, Kirchengesänge zu verfassen, fragte ich. Oh, es ist sehr schwierig. Jeronim drehte den Kopf hin und her. Da hilft weder Weisheit noch Heiligkeit, wenn Gott einem die Gabe nicht geschenkt hat. Mönche, die nichts verstehen, nehmen an, dass man dazu nur das Leben der Heiligen, über die man schreiben will, kennen und sich nach den anderen Kirchengesängen richten müsse. Doch die Hauptsache ist ja nicht die Beschreibung des Lebens, nicht Übereinstimmung mit dem Übrigen, sondern die Schönheit und der Wohlklang. Man muss so schreiben, dass der Betende sich von Herzen freue und weine und sein Verstand erbebe und in Angst gerate. Um der Kürze willen müssen viele Worte und Gedanken zu einem Wort zusammengeballt werden. Und wie harmonisch und ausführlich konnte Nikolai das gestalten. Ja, ja, Gott hatte ihm diese Fähigkeit verliehen. Er ersann Worte, er fand sie in seinem Verstand, wie sie weder im Gespräch noch in Büchern vorkommen. Ich kann es nicht ausdrücken, wie er schrieb. Tja, dann ist es wirklich schade, dass er gestorben ist, erwiderte ich. Jedoch, Väterchen, wir müssen weiterfahren, sonst kommen wir zu spät. Jeronim schlug die Hände zusammen und rannte zum Seil. Ufer begann man das Wechselläuten mit allen Glocken. Wahrscheinlich hatte schon vor dem Kloster die Kirchenprozession den Anfang genommen, denn der ganze dunkle Raum hinter den Tertonen war jetzt von sich bewegenden Lichtern übersät. »Hat Nikolai seine Kirchengesänge drucken lassen?« fragte ich Jeronim. »Ach, wo hätte er sie drucken lassen sollen?« seufzte er. Und es wäre auch seltsam, wozu denn? Bei uns im Kloster interessiert sich niemand dafür. Man liebt es nicht. Man wusste, dass Nikolai schrieb, aber schenkte dem keine Aufmerksamkeit. Heutzutage, Herr, schätzt niemand neue Schriften. Ja, warum schrieb er dann? Mehr zu seinem eigenen Trost. Von der ganzen Brüderschaft war ich der Einzige, der seine Kirchengesänge las. Ich kam in der Stille zu ihm, damit die anderen es nicht sehen, und er war froh, dass ich mich interessierte. Er umschlang mich, streichelte meinen Kopf, rief mich mit zärtlichen Namen wie ein kleines Kind. Er schloss die Zelle, setzte mich neben sich und darauf begann er zu lesen. Jonim ließ das Seil im Stich und trat zu mir. Wir waren wie Freunde, flüsterte er. Und mit glänzenden Augen blickte er auf mich. Wo er war, da war auch ich. War ich nicht da, so grämte er sich. Und er liebte mich am meisten von allen. Und alles nur deshalb, weil ich über seine Kirchengesänge weinte. Es ist rührend, daran zu denken. Jetzt bin ich gleichsam eine Waise oder Witwe. Wissen Sie, bei uns im Kloster sind alle gute, rechte, gottesfürchtige Menschen. Doch es fehlt allen an Weichheit, Zartgefühl. Sie unterscheiden sich in nichts von Leuten niederen Standes. Alle reden sie laut. Wenn sie gehen, so klopfen sie mit den Füßen. Sie lärmen und husten. Nikolai aber sprach immer leise, freundlich, und wenn er wahrnahm, dass einer schlief oder betete, so ging er wie eine Fliege oder eine Mücke vorbei. Sein Gesicht war zart und mitleidig. Jeronim seufzte schwer auf und fasste das Seil. Wir näherten uns schon dem Ufer. Direkt aus dem Dunkel und der Stille des Flusses gerieten wir allmählich in ein verzaubertes Reich, das von erstickendem Rauch, knisterndem Feuer und Lärm erfüllt war. »Gleich wird man den Osterkanon singen«, sagte Jeronim, »und Nikolai ist nicht da. Wer wird sich jetzt in ihn vertiefen? Für ihn gab es nichts Süßeres als diesen Kanon. In ein jedes Wort pflegt er einzudringen. Sie werden ja dort anwesend sein, Herr, und sich in den Gesang vertiefen können. Es benimmt einem den Atem. Ja, werden Sie denn nicht in der Kirche sein? Ich kann nicht. Ich muss die Fähre führen. Ja, wird man Sie denn nicht ablösen? Ich weiß nicht. Man hätte mich bereits um die neunte Stunde herum ablösen sollen, doch Sie sehen ja, dass man es nicht tut. Dabei muss ich gestehen, dass es mich in die Kirche zieht. Sie sind Mönch? Jawohl, das heißt, ich bin ein Klosterbruder. Die Fähre schnitt sich ins Ufer ein und blieb stehen. Ich steckte Jeronim für die Überfahrt einen Fünfer zu und sprang an Land. Gleich darauf fuhr ein Wagen mit einem Knaben und einem schlafenden Weib knarrend auf die Fähre hinauf. Jeronim, von den Feuern rot gefärbt, legte sich ins Zeug. Er krümmte sich zusammen und rückte die Fähre vom Platz. Ein paar Schritte legte ich im Dreck zurück, doch weiterhin ging der Weg über einen weichen, frisch ausgetretenen Pfad. Dieser Pfad führte durch Rauchwolken, durch ungeordnete Menschenhaufen, ausgespannte Pferde, Wagen, Kaleschen zum dunklen Klostertor, das einer Höhle glich. Das alles knarrte, schnaubte, lachte, und darüber glitten purpurnes Licht und die wellenförmigen Schatten vom Rauch. Ein wahres Chaos. Und in diesem Gedränge fand man noch Platz, um eine kleine Kanone zu laden und Lebkuchen zu verkaufen. Jenseits der Mauer innerhalb der Einfriedung war das Getümmel nicht geringer, nur wurde mehr Ordnung und Anstand beobachtet. Da roch es nach Wacholder und Weihrauch. Es wurde laut geredet, doch man vernahm weder Gelächter noch Schnauben. Neben den Grabdenkmalen und Kreuzen drängten sich die Leute mit Osterbroten und Bündeln. Allem Anschein nach waren viele von weit her gekommen, um die Osterbrote zu weihen, und waren jetzt ermüdet. Über die gusseisernen Fliesen, die als Streifen vom Tor bis zur Kirchentür führten, liefen geschäftig mit den Stiefeln hell klappernd die jungen Novizen. Auch auf dem Glockenturm herrschte ein Treiben und Schreien. Was für eine unruhige Nacht, dachte ich. Doch nirgends äußerten sich Erregung und Unruhe so stark wie in der Kirche. Beim Eingang fand ein rastloser Wechsel von Andrang und Zurückfluten statt. Die einen traten ein, die anderen entfernten sich und kehrten bald wieder zurück, um ein wenig zu verweilen und von neuem in Bewegung zu geraten. Die Menschen huschen hin und her, schlendern umher und scheinen etwas zu suchen. Die Woge geht vom Eingang aus und läuft durch die ganze Kirche. Sogar die ersten Reihen beunruhigend, in denen die soliden und schwerfälligen Menschen stehen. Von einem konzentrierten Gebet kann keine Rede sein. Gebete gibt es überhaupt nicht, nur eine einzige kindlich unverantwortliche Freude, die nach einem Vorwand sucht, um auszuströmen und sich in irgendeiner Bewegung kundzugeben, und sei es auch nur in einem rücksichtslosen Herumtreiben und Stoßen. Die gleiche ungewöhnliche Bewegtheit fällt auch beim Ostergottesdienst in die Augen. Die zum Hochaltar und zu den Nebenaltären führenden Türen sind weit geöffnet. In der Luft wogen um den Kronleuchter dichte Weihrauchwolken. Wohin der Blick fällt, sieht man nur Lichter, Glanz, flackernder Kerzen. Das Vorlesen fällt fort. Geschäftiger, fröhlicher Gesang bricht bis zum Schluss nicht ab. Nach jedem Lied im Kanon wechselt die Geistlichkeit den Ornat und tritt zur Weihrauchspende heraus, was sich beinahe alle 10 Minuten wiederholt. Kaum hatte ich meinen Platz eingenommen, als die Menge von vorne zurückflutete und mich zurückwarf. Mir, der mit der Menge verschmolzen war und sich von der allgemeinen, freudigen Erregung hatte anstecken lassen, tat es unerträglich leid um Jeronim. Warum löste man ihn nicht ab? Warum konnte nicht ein weniger gefühlvoller und empfänglicher auf die Fähre gehen? Erhebe deine Augen gen Zion und schaue, sang man im Kirchenchor. Ich blickte auf die Gesichter. Auf allen lag der lebendige Ausdruck des Triumphs. Aber nicht einer horchte und drang in das ein, was gesungen wurde, und keinem wurde der Atem benommen. Warum wird Jeronim nicht abgelöst? Ich konnte mir diesen Jeronim vorstellen, der demütig irgendwo an der Mauer stand, gebückt und wie er begierig die Schönheit der heiligen Worte auffing. Alles, was jetzt an den Ohren der neben mir Stehenden vorüberglitt, hätte er sehnsüchtig in seine feinfühlige Seele aufgenommen, hätte sich bis zur Verzückung, bis ihm der Atem ausgegangen wäre, daran berauscht, und im ganzen Tempel wäre keiner glücklicher gewesen als er. Jetzt aber fuhr er hin und her über den dunklen Fluss und grämte sich um seinen verstorbenen Bruder und Freund. Ich verließ die Kirche. Ich wollte einen Blick auf den toten Nikolai werfen, den unbekannten Schöpfer von Kirchengesängen. Ich ging an der Schutzmauer vorbei, der entlang eine Reihe von Zellen der Mönche sich hinzog, schaute durch einige Fenster und kehrte, da ich nichts sah, zurück. Jetzt bedauere ich nicht, dass ich Nikolai nicht gesehen habe. Gott mag wissen, vielleicht hätte ich dann das Bild verloren, das meine Fantasie mir jetzt malt. Diesen sympathischen, poetischen Mann, der in der Nacht hinausging, um Jeronim zuzurufen, und seine Kirchengesänge mit Blumen, Sternen, Sonnenstrahlen überschüttete, den unverstandenen, einsamen, stelle ich mir schüchtern, blass, mit weichen, sanften und traurigen Gesichtszügen vor. In seinen Augen musste neben dem Verstand Zärtlichkeit leuchten und jene kaum verhaltene kindliche Exaltation, die ich aus Jeronims Stimme vernahm, als er mir Zitate aus den Kirchengesängen anführte. Als wir nach dem Mitternachtsgottesdienst aus der Kirche traten, war die Nacht bereits gewichen. Der Morgen begann, die Sterne waren erloschen und der Himmel zeigte sich graublau und mürrisch. Die gusseisernen Fliesen, die Denkmale und die knospenden Bäume waren taubedeckt. In der Luft spürte man scharf die Frische. Hinter der Klostermauer ging es nicht mehr so lebhaft zu wie in der Nacht. Pferde und Menschen schienen ermüdet, schläfrig, bewegten sich kaum und von den Teertonnen waren nur Häuflein schwarzer Asche übrig geblieben. Wenn der Mensch ermüdet ist und schlafen möchte, so scheint es ihm, dass die Natur den gleichen Zustand durchlebt. Es schien mir, dass die Bäume und das junge Gras schliefen. Es schien, dass sogar die Glocken nicht so laut und fröhlich läuteten wie in der Nacht. Die Unruhe war geschwunden und von der Erregung war nur eine angenehme Mattigkeit und Begierde nach Schlaf und Wärme übrig geblieben. Jetzt konnte ich den Fluss mit den beiden Ufern überschauen. Darüber wogte hier und dort leichter Nebel. Vom Wasser wehte es kalt und rau. Als ich auf die Fähre sprang, standen darauf bereits eine Kalesche und gegen 2 Dutzend Männer und Frauen. Das feuchte und, wie mir vorkam, auch schläfrige Seil zog sich weit über den breiten Fluss hin und verschwand stellenweise im weißen Nebel. Christ ist erstanden. Ist niemand mehr da? Fragte eine leise Stimme. Ich erkannte Jeronims Stimme. Jetzt hinderte das nächtliche Dunkel mich nicht mehr, den Mönch näher zu betrachten. Er war ein hoher, schmalschultriger Mann von ungefähr 35 Jahren mit groben, rundlichen Gesichtszügen, mit halbgeschlossenen, träge dreinschauenden Augen und einem ungekämmten, keilförmigen Bärtchen. Er sah außerordentlich traurig und ermattet aus. »Sind Sie noch immer nicht abgelöst?« fragte ich. Wiederholte er die Frage. Er wandte mir sein frierendes, taubedecktes Gesicht zu und lächelte. »Jetzt kann mich keiner mehr bis zum Morgen ablösen. Alle werden gleich zum Klostervorsteher gehen, um zum ersten Mal nach der Fastenzeit wieder Fleischspeisen zu genießen.« Er und noch ein Bäuerlein mit einer Mütze aus rotem Fell, die einem aus einem Lindenstamm gemachten Behälter glich, in welchem man Honig verkauft, stemmten sich auf das Seil, ächzten einmütig auf in die Fähre, setzte sich in Bewegung.